Morning! Guten Morgen! So, it is very important that you are determined not to accept fears in your life. Es ist sehr wichtig, dass du entschlossen bist, keine Ängste in deinem Leben zu akzeptieren. Look, I understand that many times we have to go to the root of the fear. Schau, ich verstehe, dass wir sehr oft zu der Wurzel unserer Angst gehen müssen. So, if your fear is rooted in a trauma from the past, wenn deine Angst in einem Trauma in der Vergangenheit verwurzelt ist, don't excuse it and say, oh well, I was traumatized when I was a child. Dann entschuldige es nicht und sage, oh, ich wurde als Kind traumatisiert. You will never overcome fear if you justify it. Du wirst Angst nie überwinden, wenn du sie rechtfertigst. Get this deep into your heart. Nimm dies tief in deinem Herzen auf. You hate it and you don't justify it. Du hasst sie und du rechtfertigst nicht. Maybe sometimes you don't even, you're not aware of it. I mean of the root. Vielleicht bist du dir manchmal der Wurzel nicht bewusst. Well, we have the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist. Say, Holy Spirit, why is this deep fear inside of me that drives me to do things that I don't want to do? Ich sage, Heiliger Geist, warum ist diese tiefe Angst in mir drin und treibe ich an, Dinge zu tun, die ich nicht tun will? And if it takes you to a trauma in your past, und wenn er dich zu einem Trauma in deiner Vergangenheit führt, here is what you did. Ist hier, was du tust. You forgive if it's anybody has been involved in that fear. Du vergibst, wenn irgendjemand an dieser Angst beteiligt ist. You just say, people, I forgive you, I let you go. Du sagst, Leute, ich vergebe euch und ich lasse euch gehen. Then you go in your heart zone. Dann gehst du in deine Herzzone. You focus on the deep emotion and the thought. Und du konzentrierst dich auf das tiefe Gefühl dieses Gedankens. I'm going to say something now that I have never taught because people don't really understand it unless I explain it well. Ich sage hier etwas, was ich noch nie gelehrt habe, weil die Menschen es nicht verstehen, wenn ich es nicht gut erkläre. But don't worry, you and my followers of Telegram, you will understand me already. Keine Sorge, ihr seid meine Follower auf Telegram, ihr werdet es verstehen. So I don't believe you should go and spend all life searching our past for the problem. Ich glaube nicht, dass wir in unserer ganzen Vergangenheit das Problem suchen müssen. That makes no sense. Das ergibt keinen Sinn. You have a Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. So let him reveal it. If it doesn't reveal anything, don't stress. Lass es ihn dir aufdecken. Wenn er dir nichts aufzeigt, dann mache dir keinen Stress. So if he reveals to you an issue, wenn er dir ein Ereignis offenbart, here is what you do. Tust du Folgendes. Close your heart. You close your eyes. Schließe deine Augen. You relax. Du entspannst dich. And you relive that painful memory. Und du erlebst diese schmerzhafte Erinnerung erneut. Yes, you have to relive it. Ja, du musst es erneut durchleben. So in your mind, in your heart, you go back to the moment it happened. In deinem Gedächtnis und deinem Herzen gehst du zurück zu dem Moment, in dem es passiert ist. And then you simply bring Jesus into there. Und dann bringst du ganz einfach Jesus in diese Situation. You do this. Du sagst, so Jesus, I thank you so much that you never left me, never abandoned me and that you embraced me in the middle of this painful trauma. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mich nie verlassen hast, mich nie im Stich gelassen hast und du umarmst mich mitten in diesem schmerzvollen Trauma. Listen, Jesus is the great I am. Hör zu, Jesus ist der große Ich Bin. That means he has no past, he has no present and he has no future. Das bedeutet, dass er keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft hat. So your traumatic moment for Jesus is today. Dein traumatisches Erlebnis ist für Jesus heute. Because Jesus does not live in the realm of time. He lives in the realm of eternity. Jesus lebt nicht im Laufe der Zeit. Er lebt im Reich der Ewigkeit. So you simply say, Jesus, thank you that right now in this painful traumatic moment you are here embracing me. Also sagst du ganz einfach, Jesus, ich danke dir, dass du gerade jetzt in diesem schmerzhaften, traumatischen Moment hier bist und mich umarmst. And exercise your faith that Jesus right there is embracing you and healing you from this traumatic memory. Und trainiere deinen Glauben, dass Jesus genau dort ist und dich von dieser traumatischen Erinnerung heilt. And you know what's going to happen? Weißt du, was passieren wird? It's going to be completely resolved inside of your heart where the root of this fear is. Es wird komplett im Innern deines Herzens gelöst werden, wo die Wurzel dieser Angst ist. You know, and once you really understand this, und wenn du das wirklich verstehst, then you will understand something. It's very simple. dann wirst du etwas verstehen. Es ist sehr einfach. There is no more excuses and justification for fear. Für Angst gibt es keine Entschuldigungen und Rechtfertigungen mehr. There might be an explanation, but no justification. Es mag eine Erklärung geben, aber keine Rechtfertigung. So you bring Jesus into it and resolve it with you, and then the power of this fear will be broken. Du bringst Jesus in die Situation hinein und löst es mit ihm, und dann wird die Macht dieser Angst zerbrochen sein. Don't just live with it and say, oh, I've tried to overcome it, but I couldn't. Lebe nicht einfach damit. Oh, ich versuchte es zu überwinden, aber ich kann es nicht. If it's connected to trauma, Jesus is the only solution. Wenn es mit einem Trauma verbunden ist, dann ist Jesus die einzige Lösung. You know, maybe there are other reasons for your fear. Vielleicht gibt es andere Gründe für deine Angst. You've believed many lies of the devil. Du hast viele Lügen des Teufels geglaubt. Many times we simply have to repent and say, how could I open my heart for this fear? I'm sorry, Lord, and you close your heart. Oft müssen wir einfach bereuen und sagen, wie konnte ich für diese Angst mein Herz öffnen? Es tut mir leid, Herr. Und dann schließt du dein Herz. One of the most important things regarding overcoming fear is this. Eines der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, die Angst zu überwinden, ist dies. Must make a clear decision that you have to reject it and it has nothing to do with God. Du musst eine klare Entscheidung treffen, dass du es zurückweisen musst und es mit Gott nichts zu tun hat. God does not want you to live with that kind of fear. Gott will nicht, dass du mit einer solchen Angst leben musst. I will show this to you through many scriptures. Ich werde dir das mit vielen Schriftstellen zeigen. So remember. Denk daran. Fear is unacceptable because it will limit you, it will paralyze you. Angst ist inakzeptabel, weil es dich limitiert und dich lähmt. It will cause you many times to even miss the purpose of God. Es wird dazu führen, dass du oft sogar die Absicht Gottes verpasst. Hate it. Fight it, resist it. Hasse sie, bekämpfe sie, widerstehe ihr. You can live in victory over fear. Du kannst im Sieg über Angst leben. I'm gonna tell you a little secret. Ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. When I was young, I was overloaded with fears. Als ich jung war, war ich mit Ängsten überladen. I was afraid of abandoned, being abandoned. Ich hatte Angst, verlassen zu werden. I was afraid of the dark. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit. I had so many different fears that I carried with me. Ich hatte so viele verschiedene Ängste, die ich mit mir trug. But I've understood that they are destructive and they will take me away from my God-given purpose. Doch ich habe verstanden, dass sie zerstörerisch sind und mich von meiner gottgegebenen Bestimmung abbringen werden. So learn to overcome them. Lerne sie zu überwinden. You can do the same. Du kannst das Gleiche tun. See you tomorrow. Sehe dich morgen.